Aus Anlass des 53. Jahrestages der Arbeitsaufnahme von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas fanden in mehreren Ländern Seminare über die unvergänglichen Klassenwerke von Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un statt. In Island gab es Seminar über das unvergängliche Klassenwerk von Kim Jong-il. Durch den großen Zusammenschluss der ganzen Nation, die selbstständige und friedliche Vereinigung des Vaterlandes erreichen, in Nigeria, Seminar über das von Genossen Kim Jong-un, verhelfen wir der großen Idee Kim Jong-ils über die Sungun-Revolution und seinen diesbezüglichen großen Verdiensten zur ewigen Ausstrahlung und in Deutschland, Seminar über sein Werk, das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar. An den Seminaren beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern.